WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Ja, wir beginnen wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Caroline ist die Erste heute. Caroline ist 34. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja. Ich bin aufgeregt. Ach, macht gar nichts. Weswegen rufst du an, Caroline? Ich rufe an, es geht um meine Ehe und um meinen Mann, der, also wir sind seit 3 Jahren zusammen, mit 2 Jahren verheiratet und haben eine bald 2-jährige Tochter. Mhm. Und im Moment, schon seit einer Zeit, läuft es nicht mehr so gut. Und jetzt seit einigen Monaten ist so rausgekommen, dass mein Mann Depressionen hat und so Burnout. Was läuft denn nicht mehr so gut? Also als Paar läuft eigentlich nichts mehr seit über einem Jahr. Gar nichts. Gar nichts. Mm-mm. Und? Also sexuell nicht und mal umarmen. Wir haben mal aktiv versucht, dagegen anzusteuern und zu kuscheln, aber das hielt nicht so lange an, weil schlechte Stimmung herrscht. Mhm. Warum? Also er ist sehr schlecht gelaunt, aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen teilweise. Wollte ich das fragen. Hast du eine Ahnung, warum er schlecht gelaunt ist? Beruflich vielleicht Stress? Ja, also er promoviert und hat da sehr viel Stress und hat auch die letzte Zeit generell, also fast seit ich ihn kenne, Stress gehabt, weil ich recht schnell schwanger wurde. Mhm. Und wir waren, glaube ich, 6 Monate zusammen. Mhm. Dann wurde ich schwanger und er musste recht schnell seinen Master beenden. Mhm. Und er hatte nicht wirklich freie Zeit und Urlaub, hat das alles irgendwie durchgepeitscht. Auch ganz gut, also er hat einen 1er-Abschluss geschafft. Mhm. Aber jetzt bricht das alles so langsam raus, dieser ganze Stress. Und dann jetzt auch noch promovieren. Ja, genau. Das heißt, also, das ist ja wirklich sehr, wenn man es gut macht, ist das sehr aufwendig, sehr zeitintensiv. Ja. Sehr auch vereinnahmend, psychisch vereinnahmend, so ein Projekt. Ja. Und dazu kommt halt die kleine Tochter. Also er arbeitet recht viel und ist halt in einem Bereich, wo er aber promovieren muss, weil er sonst beruflich wirklich keine Chance hat. Das heißt, er hat einen festen Job im Moment und promoviert. Nee, das ist sein Job. Also ach, er promoviert und das ist ja bezahlt. Ah ja, okay. Mhm. Wie viele Stunden am Tag arbeitet er? Im Moment arbeitet er nicht, weil er in der Tagesklinik ist. Das war auch sehr schwer, das sich einzugestehen, dass es nicht mehr weitergeht. Mhm. Und hat erzählt, er war bei der Arbeit halt nicht mehr leistungsfähig und hat das irgendwann mir gesagt. Und dann, ja, hat er Schwierigkeiten gehabt, diesen Schritt zu gehen überhaupt. Und jetzt ist er, weil er Angst hatte, dass er diese Promotionsstelle verliert. Mhm. War dann aber auch bei der Arbeit ehrlich und hat das gesagt. Und ist jetzt momentan, also er hat vorher halt von morgens bis abends war arbeiten. Mhm. Und ich glaube, in ihm ist so Perfektionismus. Er möchte eigentlich am liebsten super Arbeit machen und er möchte ganz arg für das Kind da sein und er möchte eigentlich auch für mich da sein, aber das klappt alles gar nicht. So, dann wundert es mich nicht, dass, wie alt ist er? 30. 30 erst. Dann wundert es mich nicht, dass er fast zusammenbricht. Dass er wirklich, was man Burnout nennt, offensichtlich hat. Ja. Und da wunderst du dich sicherlich auch nicht, dass er nicht zärtlich zu dir sein kann und keine Sexualität stattfindet und nichts. Der ist ja zu mit allem Möglichen. Ja. Muss man denn jetzt sofort schon promovieren? Kann man das nicht ein bisschen mal aufschieben? Das bringt uns in finanzielle Nöte, wenn das nicht funktioniert. Also er hat nie versucht, sich zu bewerben mit dem Master. Er hat Praktikum gemacht und ist vom Praktikum direkt übergegangen in die Promotionsstelle und war auch echt dankbar dafür, weil er fühlt sich da wirklich wohl. Okay, aber es gibt immer einen Weg, wenn man krank ist, dann wird sich sowieso alles von alleine fügen. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also meine Angst ist halt, es ist einfach eine Angst, weil das existenzielle Ängste sind. Die Frage ist ja jetzt, hat das etwas mit dir zu tun, dass eure Ehe nicht mehr funktioniert? Oder ist es letztendlich ein Zusammenspiel? Oder ist die Hauptursache zu finden in der gesamten Lebenskonstellation, in der ihr hängt, in der er hängt? Ich neige fast zu dem Letzteren. Ja, ich glaube auch. Aber also es ist so schwer, da einen Weg rauszufinden. Ja, da muss ein Weg gefunden werden. Er muss einen anderen beruflichen Weg finden. Er muss eine Lösung finden. Ich würde es, also ganz aus der Ferne jetzt mal gesagt, ohne die Einzelheiten zu kennen, Promotion auf Eis, Jobsuche mit seinem Einser-Master. Mhm. Ich meine, über was reden? Wir reden hier auf sehr hohem Niveau. Mhm. Der Typ hat einen Master und mit Eins gemacht. Mhm. Der ist, in welchem Fach? Bio. Bio. Ja. Also, da muss es doch Möglichkeiten geben, dass der eine Weile mal einen relativ normalen Job ausübt, der nicht so belastend ist, und wenn er sich etwas regeneriert hat, kann er in 2 Jahren immer noch promovieren. Ich weiß, es gibt 1000 aber wenn er im Krankenhaus liegt, in der Psychiatrie liegt, dann funktioniert gar nichts mehr. Mhm. Er ist auch nicht sehr offen für Alternativen. Ich empfinde das nicht so. Also er überlegt und spinnt dann rum und sagt dann, ja, so sein Ding wäre alte Häuser kaufen und renovieren, aber das ist natürlich dann sehr weit hergeholt. Das ist nicht möglich, da braucht man ja finanzielle Grundlagen, die haben wir nicht. Mhm. Und das ist eigentlich das, was er lange machen wollte und hat auch echt 10 Jahre investiert in diese Ausbildung. Mhm. Und jetzt Er ist jetzt in einer Tagesklinik. Mhm. Wie lange schon? Seit 3 Wochen. Wie bekommt ihm das? Also wenn er nach Hause kommt, ist er erstmal richtig geladen. Und will eigentlich sofort immer nach unten in den Keller Sport machen. Mhm. Da kommt es dann meistens zu Streit, weil ich habe halt auch meinen Tag und meinen Ablauf und mir geht's auch nicht immer gut. Und das bedenkt er dann nicht, aber ich glaube, er kann es einfach auch nicht bedenken. Er ist einfach sehr, sehr bei sich. Mhm. Er kommt aus der Klinik und ist richtig geladen. Mhm. Weißt du, warum er geladen ist? Nein, das weiß er selber manchmal nicht. Aber ich frage ihn manchmal, was los ist. Und er weiß nicht, es ist einfach so, ich glaube, es passiert viel in der Klinik. Und er kann es nicht einsortieren. Wir haben jetzt auch die Regelung, dass er Donnerstag bis Samstag bei seinen Eltern wohnt, dass er da mal ein bisschen runterkommen kann. Gute Lösung, wird er verwöhnt. Ja. Und ich habe ein bisschen Zeit für mich mit meiner Tochter, weil... Finde ich sehr, sehr schlau. Finde ich eine gute Lösung. Dass ihr euch erstmal ein bisschen voneinander entfernt, um nicht noch mehr Schaden anzurichten. Der muss in die Hände von einem guten Psychologen auf Augenhöhe, den er ernst nimmt. Also er hat eine Therapeutin, da ist aber noch nicht so lange. Mhm. Er sagt, die Therapeutin in der Klinik, die ist ganz gut, die ist recht jung, aber ganz gut. Und er hat jetzt auch so ein Stresstagebuch oder so, dass er überhaupt mal versteht, was genau los ist bei ihm. Weil ich glaube, eigentlich redet er mit keinem über seine Sachen, außer mit mir. Und das artet aber immer so aus, dass er mir alles auflädt und sonst redet er eigentlich mit keinem. Du bist, ich glaube, für die Problematik gar nicht eine gute Ansprechpartnerin, weil du bist ja involviert, du bist ja im Kreis drin. Und es kommt auch immer zu Streit. Ja, klar. Am Ende. Ja. So wie du ihn schilderst, wäre er wahrscheinlich auch ein Kandidat für einen Klinikaufenthalt. Das möchte er nicht. Also er möchte nicht stationär. Das war auch die Überlegung von mir und seinen Eltern. Mhm. Aber er tut sich schwer mit Neuem. Mhm. Und hat jetzt gesagt, jetzt ist er in dieser Tagesklinik, was auch ambulant war. Ich habe einfach auch ein paar Sachen, ich arbeite mal abends, es ist so schwer, dann braucht man jemanden, der fürs Kind da ist und man möchte anderen nicht zur Last fallen, die dann einspringen müssten. Vielleicht geht es ihm immer noch nicht schlecht genug, damit er nicht, weil er offensichtlich nicht kapiert, wie ernst die Situation ist. Das glaube ich auch. Er sagt immer in der Tagesklinik, da sind ja so viel schlimmere Fälle und ich finde es halt schon grenzwertig, weil er teilweise ist es zweimal passiert, dass er sich vom Kind halt auch nicht unter Kontrolle hat und dann da er hat so Aggressionen in sich und Wut. Wenn man in dem Alter schon in so einer Situation ist. Du hast gerade gesagt, du hast existenzielle Ängste. Was heißt das? Finanziell. Also ich arbeite Teilzeit. Die Grundlage unseres Daseins, also finanziell gesehen, ist schon, die schafft er im Moment. Also ich könnte schon Stunden erhöhen, aber ich glaube, wenn er wieder arbeitet, zumindest wenn er in den Bereich zurückgeht, dann kann er nicht Teilzeit arbeiten. Er wird immer Vollzeit arbeiten müssen. Und also Caroline, ich glaube, die Kunst, in solchen Situationen zurechtzukommen, ist, dass man sich und sein Leben ganz neu mischt. Und dann auch vielleicht reduziert und dann fragt, was brauche ich, was ist nötig, wie viel Geld ist wirklich angesagt. Es muss ja eine andere Lösung gefunden werden, damit er stabil wieder wird und einen neuen Weg findet. Das finanzielle, materielle darf gar nicht im Vordergrund stehen, denn wie gesagt, wenn er einen Totalzusammenbruch hat, läuft gar nichts mehr. Dann ist alles gegessen. Oder noch schlimmer, dass er einen Schlaganfall kriegt oder einen Herzinfarkt oder weiß ich was. Gar nicht dran zu denken. Ich finde nur schwer deine Position im Moment. Ich meine, du kannst ja gar nicht mehr groß auf ihn einwirken. Er geht nicht in die Klinik, sagst du. Gut, er ist jetzt in der Tagesklinik, ist wenigstens etwas. Wie lange soll das gehen in der Tagesklinik? 4 bis 8 Wochen. Also ich denke mal, er braucht bis Januar wahrscheinlich. Okay, das ist nicht mehr lange, das ist schnell rum. Da solltest du auf jeden Fall auf ihn einwirken, dass er sich einen guten ambulanten Therapeuten sucht. Er hat ja eine. Ich weiß es nicht. Ich kann schlecht beurteilen, ob die gut ist. Er sagt, das ist okay, aber er hat auch keinen Vergleich. Ja, aber die ist doch in der Klinik. Nee, er hat auch das ist auch noch nicht so lange. Mhm. Aber hat jetzt auch noch nicht so, ja gut, was erwartet man für Wunder? Das ich meine, der nächste Schritt, wenn er sich zumindest ein bisschen eingefunden hat, wäre natürlich dann auch zu gucken, was ist mit euch, mit eurer Ehe, mit eurer Beziehung, ob man dann irgendwann vielleicht auch mal so eine Dreierkonstellation findet mit einem Paar. Haben wir auch schon. Habt ihr schon gemacht? Wir sind da noch dabei. Ja. In unregelmäßigen Abständen, Paarberatung, ja. Ich meine, da seid ihr eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja, aber manchmal hofft man auf einen zündenden Impuls von außen. Der zündende Impuls von außen, sage ich dir, ist, dass er sich schonen muss, dass er einen neuen Weg gehen muss. Er muss jetzt einen Umweg gehen. Das ist ein ehrgeiziger Typ, glaube ich, dein Freund, dein Mann, der ist immer gerade gegangen. Das Leben ist aber nicht immer ein gerader Weg. Der muss jetzt auch mal zur Seite gehen und vielleicht noch ein paar Schritte zurückgehen. Da bricht er sich keinen bei ab. Da wird man nur reifer und größer durch. Das muss er verstehen. Das muss er für sich verstehen, für sein Leben und letztendlich für seine junge Familie auch. Ja. Das sind Worte, die nicht so leicht umzusetzen sind. Ich weiß, aber ich glaube, das ist die richtige Richtung. Mhm. Caroline, ich möchte gerne, dass meine Psychologin dir auch noch mal ein paar Sachen sagt aus ihrer Warte heraus. Ist das gerne. Ist das okay für dich? Ja. Das ist heute Nacht Heike. Heike ruft dich gleich nochmal an, dafür legst du auf. Ja, okay. Ich wünsche dir, eurer Familie, eurer jungen Familie alles Gute und schöne Grüße an deinen Liebsten. Danke, Domian. Alles Gute. Gute Nacht. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 unsere Nummer. Hier ist Ralf. Ralf ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Lieber Ralf, grüß dich auch. Um was geht's bei dir? Ja, mein Thema ist der Tod und insbesondere die instrumentale Transkommunikation. Oh. Was? Die instrumentelle Transkommunikation oder auf gut Deutsch, ich fange das Phänomen der Tonbandstimmen ein. Ah, du nimmst irgendwas auf? Ich nehme Verstorbene auf. Ich kommuniziere mit diesen. Und die hörst du auf einem Gerät, auf einem Aufnahmegerät? Das ist korrekt. Ist das ein klassisches, altmodisches Aufnahmegerät? Habe ich auch. Jetzt im Zeitalter von SD-Karten etc. Darf es auch ein MP3-Rekorder sein. Mhm. Aber der Klassiker ist ganz einfach der uralte Kassettenrekorder oder die Tonbandmaschine. Wohin hältst du das Mikrofon? Ich bediene mich ja da einiger Technik. Und zwar habe ich zum einen ein altes Radio, wo ich entweder ausländische Sender, wo zum Beispiel nur Russisch gesprochen wird, im Hintergrund laufen lasse, praktisch als Trägerfrequenz, oder das sogenannte weiße Rauschen. Ja. So, und da habe ich, über der Box habe ich ein Studiomikrofon und habe das dann verkabelt zu diesem MP3-Rekorder und habe mein Studiomikrofon hier hängen, wo ich dann die Fragen praktisch hineinspreche. Die grundsätzliche Frage ist natürlich immer, warum muss es ein Rauschen sein und warum muss es ein Radiosender sein, wo Russisch gesprochen wird? Also Sie brauchen definitiv eine Trägerfrequenz, wo Sie sich drüber mitteilen können. Das kann auch in Wasserplätschern vom Zimmerspringbrunnen sein. Warum brauchen die eine Trägerfrequenz? weil sie sich sonst nicht mitteilen können. So weil, ist das woher weißt du das? Worden. So ist es gesagt worden. Ja, korrekt. Warum teilen die sich nicht hier auf UKW zum Beispiel mit? Jetzt bei dir live im Radio? Ja, zum Beispiel, wir senden ja jetzt auch live im Radio auf eine UKW-Frequenz, unter anderem, oder auf einer klaren Frequenz hier raus. Ja, das ist korrekt. Warum könnte man nicht sagen, okay, dann meldet euch erstmal, während ich ein bisschen schweige und wirklich stille ist? Das ist eine gute Frage, die kann ich mal sehr, sehr gerne weitergeben. Jetzt? Nee, jetzt Nein. wohl nicht, aber ich kann mal vorstellen... Das würde das Ganze nicht so mühsam machen, wie diese. Ich kenne diese Experimente. Das ist korrekt. Mit dieses das Gerausche, dann, da sitzt man immer und denkt, ja, irgendwas habe ich da gehört, aber vielleicht ist es auch nichts und vielleicht bringt man es ein. Also mit Wischiwaschi gebe ich mich nicht ab. Ich habe deinem Team eine MP3 von mir zukommen lassen. Da können wir vielleicht gleich mal reinhören, wie deutlich das denn doch ist. Ich höre gerade, dass das vorliegt und dann, hören wir genau jetzt mal rein. Okay. Ich habe kein Wort verstanden. Was sag du uns das, was du hörst, und dann können wir vielleicht nochmal reinhören, kurz. Dann kann man es vielleicht wiedererkennen. Was hörst du daraus? Also der erste Satz war, ich habe so viel unglaublich im Archiv rumfliegen. Das war jetzt auf die Schnelle, wo ich was rausgezogen habe. Meines Wissens war das hier, die Datei, ihre Wissenschaft könnte unsere Existenz beweisen, dass wir leben. Ihre Wissenschaft, also Sie sprechen also uns an. Also unsere hier. Also ja. Sie sagen, eure Wissenschaft. Ihre Wissenschaft, ja. Also was unsere. Ist ihr, also unsere, die menschliche Wissenschaft. Die menschliche Wissenschaft könnte die Existenz unserer jenseitigen Freunde beweisen. Das sagen die uns. Die haben noch ganz andere Sprüche drauf. Können wir vielleicht, ich frage mal meine Regie, ob wir nochmal kurz reinhören können, ob man das dann wiedererkennt, was du gerade gesagt hast, geht das? Also gerade dieser erste Satz, ihre Wissenschaft könnte unsere Existenz beweisen. Okay, dann hören wir nochmal rein. Okay, wenn man sich sehr konzentriert darauf, könnte man das so verstehen, ja. Warum sollen Tote uns sowas Merkwürdiges sagen? Ja, warum? Da kommen noch viel merkwürdigere Dinge zustande. Also man hat mir damals, und das ist ein Phänomen, das ist ja weltweit mittlerweile, sie können über alle Geräte kommen, hieß es, und man hat ihnen erlaubt zu sprechen. Mhm. Ja, es gibt eine Instanz, die das bisher verboten hat, und jetzt hat man erlaubt zu sprechen. Man hat ihnen jetzt erlaubt zu sprechen. Weißt du, die Grundfrage bei all diesen Sachen ist für mich immer, egal ob das nun stimmt oder nicht stimmt, ob man sich das einbildet, ob man das technisch erklären kann, warum sollten Wesen aus einer anderen Dimension, aus dem Totenreich, uns solche Botschaften mitteilen? Ja, warum? Warum? Es könnte denen doch egal sein. Könnte es, aber sie wollen ja auch ein Stückchen weit, das höre ich immer wieder raus, dass wenn zum Beispiel jetzt jemand eine liebe Person verloren hat, mitteilen, dass sie nicht tot sind, dass sie halt eben in einem sogenannten anderen Aggregatzustand weiterleben. Mhm. Ja. Welche Geheimnisse hast du denn noch erfahren? Was haben sie dir an Dingen erzählt, von denen du gar keine Ahnung hattest? Was uns überrascht. Also was ein absolutes Phänomen war, wir hatten vor ein paar Jahren hier bei uns in der Region einen ungeklärten Mordfall. Da ist jemand umgebracht worden und ein Bekannter von mir, der ist auch sehr, sehr skeptisch diesen Dingen, die ich hier betreibe, gegenüber. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, der Name ist bekannt. Ich rufe ihn jetzt mal und möchte wissen, ob er seinen Mörder kennt. Und 3 Wochen danach hat die Polizei erst zugeschlagen und bekam den Mörder. Und Name und Anschrift, was ich von drüben übermittelt bekam, waren identisch. Hast du das der Polizei gesagt? Nein. Es war einfach nur mal ein Selbstversuch. Ja. Da kannst du uns, ich meine, du, ich glaube, dass du ein aufrichtiger, glaubwürdiger Mensch bist, aber das kannst du natürlich jetzt erzählen. Interessanter wäre es natürlich gewesen, wenn du der Polizei das gesagt hättest und es sich dann als richtig erwiesen hätte. Domian, ich bin da ein bisschen zurückhaltend mit dem Tun und Schaffen, was ich hier so nachts treibe. Das braucht im Prinzip nicht jeder zu wissen und weiß, wie man draußen angesehen wird, ja. So ein bisschen in die Ecke, ach, der spinnt, Spinner. Der steht am Rad, der ist gaga. Warum machst du das? Weil es mich ganz einfach interessiert. Ich hatte mit 13 Jahren den ersten Kontakt. Da wusste ich noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Durch Zufall? Ich weiß nicht, ob es Zufall war. Ich kann es in 2 Sätzen, 3 Sätzen kurz erklären. Mein Opa ist morgens gestorben. Mhm. Und das ist halt dann immer ein bisschen Jubel, Trubel. Kannst dir vorstellen, da geht's drunter und drüber. Und ich war dem Ganzen nicht so gewachsen und zog mich dann nachmittags in mein Zimmer zurück und wollte ein bisschen Musik hören, um runterzukommen, um abzuschalten. Mhm. Und seinerzeit hatte man ja noch Kassettenrekorder. Ja. Ich weiß heute noch, welche Kassette drin war, nämlich 87, Alles in Butter. Mhm. Ja, und du kennst es ja von den Kassetten, da ist ja am Anfang immer so 3-4 Sekunden Pause, wo es so rauscht. Mhm. Ich zog einen Kopfhörer an, drückte auf Play und plötzlich hörte ich, Ralf, mir geht es gut. Mhm. Ganz klar und deutlich im Kopfhörer. Mhm. Ich war etwas verschrocken, kann man sich vorstellen, hatte aber auch zeitgleich sofort den Duft meines Opas, der hatte immer so ein Parfum, so die Duftrichtung Moschus, hatte ich sofort in der Nase. Mhm. Und da ich ja ein sehr neugieriges Kerlchen bin, habe ich sofort zurückgespult und wollte es wieder hören. Mhm. Und da war die Stimme weg. Da war nichts mehr drauf. Das Bizarre an der Kiste war, der Duft war in meinem Zimmer. Nun könnte man da wiederum sagen, der Junge, wie alt warst du, 13? 13. Ne? Mhm. Du warst geschockt von dem Tod. Ja, und könnte man, aber ich weiß ja, was ich erlebt habe. Da hat das Gehirn dir etwas vorgespielt. Ja, könnte sein. Würd ich meinen Patienten heute auch so rüberbringen. Bist du aber Arzt? Bitte? Bist du Arzt? Nee, bin ich nicht. Aber du sagst meinen Patienten, was machst du? Ja, nee, möchte ich nicht sagen. Okay. Ich würde das auch so assoziieren, du standst unter Schock. Mhm. Dann kam das alles hoch, du hast hier was gehört, hast was gerochen und so. Aber ich habe es wirklich live erlebt, es war so real wie sonst nichts. Und danach hast du angefangen, mehr dich damit zu beschäftigen? Jahre später. Ja. Also mit diesen paranormalen Dingen habe ich mich eigentlich schon immer beschäftigt. Aber dass es dieses Stimmenphänomen gibt, war mir bis dato nicht bewusst. Und du beschäftigst dich bis heute ausschließlich mit diesem Stimmenphänomen? Korrekt. Ja. Korrekt. Ich muss anders fragen. Sagen die nur Sachen, die du dann aufschreibst? Oder kannst du auch, gibt es auch eine lebendige Kommunikation? Also es gibt in der Tat sehr starke Energien, mit denen kann ich mich wie jetzt mit dir so unterhalten. Mhm. Die kommen also sehr, sehr stark, kommen die hier rüber, direkt übers Radio. Aber ich zeichne es trotz alledem immer wieder auf. Manche, die haben Botschaften, mit denen kann ich jetzt weniger anfangen. Oder ich frage für Bekannte, für Freunde, die mit dem Tod eines Verstorbenen nicht klarkommen. Mhm. Da gibt's auch lustige Dinge. Zum Beispiel? Ja, da war vor einiger Zeit, war eine Frau da, die hatte vor 3 Monaten ihren Mann verloren und hörte von diesem Phänomen, dass man Kontakt mit denen drüben in dem sogenannten Jenseits aufnehmen kann. Mhm. Die war denn da und wir riefen ihren Mann und ich muss lachen, sorry. Und sie fragte denn, hast du gesehen, dass ich gestern bei dir auf dem Friedhof war? Und da sagt er, ja, du wolltest mich ärgern, hast mal wieder weiße Lilien draufgestellt. Ich habe schon immer weiße Lilien gehasst. Mhm. Das ist dann auch sehr, sehr lustig. Mhm. Warum alles so todernst nehmen? Mhm. Und die sagen drüben auch, Domian, ihnen gefällt so gut. Sie möchten auch nicht wieder zurück. Aha, das ist eine zentrale Aussage, dass es da schön ist. Es muss sehr, sehr schön sein. Man kann sich seine Welt praktisch so schaffen, wie man möchte. Mhm. Ja. Und auch der Übergang von hier nach drüben, in Anführungsstrichen. Es sei eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und sie möchten uns einfach auch, vielleicht liegt da auch so ein bisschen der Sinn und Zweck drin, dass sie sich uns mitteilen, sagen, dass der Tod selbst nicht das Ende ist, der Übergang eine sehr schöne Erfahrung und man sollte einfach keine Angst davor haben. Okay, was sagen dir diese Stimmen, diese Wesen über das Gute und das Böse? Gibt es das Böse drüben? Sagen wir mal so, ein Mensch, der zu Lebzeiten hier böse war, das ist drüben auch kein Heiliger. Mhm. Ja. Und wenn man muss derjenige drüben büßen für das, was er hier getan hat? Ja, er muss büßen, aber nicht in Form von Hölle oder ewigem Fegefeuer. Stellt ihr das bitte vor wie verschiedene Ebenen, ja, Sphären. Und wenn jetzt, sagen wir mal, jemand sehr, sehr böse war und hat hier Böses getan. Der hängt unten. Die sind sehr, sehr weit unten. Ja. Das ist der Ort, der von dem Göttlichen, ich spreche da vom ganzen Universum, nicht von einem Mann mit einem Bart und einem Kittel, ja, sondern einfach das Göttliche, da ist er am weitesten entfernt. Ah. Und ich hatte schon einige, man könnte jetzt sagen Dämonen, böse Seelen, Abfallprodukte der Seele, die sind nicht immer zu erreichen. Dann heißt es oft von anderen, die besprechen dürfen, die sind am Arbeiten und Beten. Mhm. Arbeiten und Beten. Mhm. Also ora et labora. Jetzt klingt ein bisschen katholisch. Allerdings. Ist Gott katholisch? Hast du mal gefragt? Ich glaube, Gott hat keine Konfession. Hast du sie gefragt, was der Sinn des Lebens ist? Nee, das habe ich nicht... Mensch, musst du da fragen, das interessiert uns doch alle. Das habe ich bewusst jetzt nicht so drauf, was der Sinn des Lebens ist. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Könnte ich aber gern mal machen. Frag doch mal, da würden sich alle Astrophysiker wahrscheinlich auch dann für dich interessieren, wie das Universum entstanden ist. Und warum es entstanden ist. Und frag, wo es entstanden ist. Mhm. Und ob es noch mehrere Universen gibt, es gibt ja tausend Fragen, die du stellen kannst. Natürlich, ich habe auch einen wahnsinnig dicken Fragenkatalog, das ist nicht unbedingt das Ding. Nur, du hast jetzt die Frage an die, der andere möchte dies und jenes wissen. Ich muss sagen, ich beziehe mich da eigentlich gern mehr auf so weltliche Dinge. Okay, ja? Kannst du auch Vorhersagen machen? Mit Hilfe derer. Ja? Konntest du zum Beispiel den Sieg von Trump von den Toten gesagt? Nee, also das sehe ich irgendwo so ein bisschen als Missbrauch an, wenn man das machen würde. Ich glaube auch, dann kämen keine guten Kontakte mehr zustande. Können die denn nicht vielleicht auch ein bisschen einschreiten, dass man sowas wie Trump verhindern kann? Kann man von da oben nicht sagen, hier komm jetzt? Können die nicht eingreifen hier in das Geschehen? Ich weiß nicht, ob sie das dürfen, das kann ich nicht sagen. Muss ich auch fragen. Ich zeichne diese Sendung ja jetzt auf. Ich pfeife mir die nachher rein, schreibe dann die Fragen raus. Ich werde die dann nachreichen. Also Ralf, ich höre, das ist für dich eine ernste Geschichte. Ja, ist es. Du nimmst es so an und du glaubst daran. Und was ich jetzt wiederum interessant finde, ist, dass dir diese Beschäftigung mit der Materie auf jeden Fall gebracht hat, dass du keine Angst vor dem Tod hast. Und überhaupt nicht. Und auch nicht mal Angst vor dem Sterben hast. Kommt drauf an, wie man stirbt, ja? Ja. Das kann ja auch sehr schmerzvoll und unter Leid geschehen, aber vom Tod selbst überhaupt nicht, nee. Gut, dann lassen wir das mal so stehen und die geneigten Zuschauer und Zuhörer mögen sich ihre eigene Meinung bilden. Natürlich. Dir Dankeschön für deinen Anruf und für das ausführliche Gespräch. Von Herzen alles Liebe und gute, Domian. Und dir auch, Ralf. Alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss, ciao. Vielleicht klappt es ja doch noch, dass jetzt während... Wir senden jetzt permanent auch live, dass in den Zwischenmomenten, wo ich nichts sage, vielleicht doch irgendwas zu hören wäre. Das müsst ihr dann hören. Ich kann es ja hier nicht hören. Das wäre sehr spektakulär. 1.30 Uhr haben wir gleich, 1.29 Uhr. Hier ist das Thema diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema im Angesicht des Todes. Waren wir ja gerade mit dem Thema auch schon ein bisschen dran, aber... Das Thema am Mittwoch soll ein klein bisschen anders laufen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die knapp dem Tode entronnen sind, die vielleicht gerade mit dem Tode ringen, die täglich mit dem Tod zu tun haben, vielleicht mit dem einen oder anderen Sterbebegleiter oder auch gerne mit Angehörigen die schon jemanden in den Tod begleitet haben und mit jemandem, der ein Nahtoderlebnis hatte. Im Angesicht des Todes, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wie immer könnt ihr euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder am Mittwoch dann vor der Sendung, während der Sendung anrufen. Freie Themennacht heute am Montag und hier ist der Bekir, 29. Hi Domian. Hi Bekir. Hier ist kein Geist, jedenfalls noch nicht. Ich bin sehr beruhigt. Sehr gut. Bekir klingt türkisch. Türkisch. Genau. Freue mich, dass du da bist, Bekir. So. Danke, dass du mit mir sprichst. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Es geht um meine Herzerkrankung. Und zwar leide ich seit circa 5 Jahren an Vorhofflimmern und an das WPW-Syndrom. Was ist das? Das Wolf-Parkinson-White-Syndrom. Erklärst du es? Das sind beides Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen. Bei Vorhofflimmern ist das so, dass ich einen sehr, sehr hohen Puls habe, der so zwischen 250 und 270 ist, also sehr, sehr extrem hoch. Ich spüre in der Brust ein zusätzliches Klopfen, so als ob da ein zweites Herz drin wäre. Das ist, wenn du deine nackte Brust dann anschaust, siehst du bestimmt das Herz schlagen. Aber das sehe ich auch im normalen Momenten, weil ich habe auch das Problem, dass mein Ruhepuls ziemlich hoch ist. Mhm. Ein normaler Mensch hat ja einen Ruhepuls zwischen 60 und 80. Ja. Und bei mir ist meistens zwischen 110 und 130. Das heißt, das Herz ist permanent unter Stress und belastet bei dir. Genau. Permanent, ohne Pausen. Und wann schlägt das so ganz nach oben bis 270? Was sind das für Situationen? Also bei diesen Vorhofflimmern passiert das. Das tritt sporadisch auf, also kann man nicht kontrollieren. Das kommt, wann es will. Und das kann manchmal alle paar Monate sein. Manchmal hat man aber auch ein ganzes Jahr Ruhe. Das ist halt ganz unterschiedlich. Und wie lange? Das hängt dann halt auch davon ab, wie die Medikamente wirken. Ach, da gibt es Medikamente, gegen die man einnimmt, dann beruhigt sich das wieder? Genau, also es gibt Medikamente, die nimmt man permanent ein, immer täglich. Die sollen das eigentlich dafür sorgen, dass das nicht auftritt, aber es klappt halt leider nicht immer. Ich stelle mir das sehr schlimm vor, wenn du auf 270, fast 300 Puls bist, das Herz rast. Wie fühlt sich das an? Also es ist ein sehr schlimmes Gefühl, gerade bei diesen Vorhofflimmern, weil das auch in der Kehle so ein komisches Flackern macht, wo ich das erste Mal hatte. Da war ich am Schlafen, bin wach geworden, dachte, mein Herz fliegt aus der Brust raus, Gefühl. Und ich wusste nicht, was das war, weil ich das vorher nie hatte. Ich habe dann auch den Notarzt gerufen, der kam, ging dann auch rasant in die Klinik. Und man fühlt sich in dem Moment natürlich total hilflos und hat natürlich auch Angst, da was Schlimmeres passiert, weil man weiß ja, wenn das Herz richtig, richtig schnell schlägt, dass das natürlich auch lebensbedrohlich ist. Und wie lange halten diese extremen Phasen an? Das ist unterschiedlich. Also meistens geht es dann direkt ins Krankenhaus und da wird dann entweder man bekommt einen Elektroschock, was das Herz dann zurückbringt in den normalen Sinusrhythmus. Oder es wird medikamentös versucht oder abgewartet. Es kann einige Stunden dauern, es kann aber auch ein paar Tage dauern. Aber umso länger es dauert, umso mehr sind die Ärzte natürlich interessiert, da mit Elektroschocks ranzugehen. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass du dann, wenn du in dieser akuten Phase bist, wirklich Todesangst hast. Genau, also anfangs war das so, mittlerweile hat sich das immer so ein bisschen gelegt, weil es halt jetzt halt so blöd es klingt, Alltag geworden ist, gerade weil es halt auch mit den hohen Puls täglich so ist. Man hat sich da arrangiert halt mit. Ja, du bist ja ein sehr junger Mann noch, wenn das vor 5 Jahren angefangen hat, da warst du 24. Warum hat man eine Überlegung, eine These, warum das angefangen hat? Das weiß keiner so genau. Gerade bei Vorhofflimmern ist das so, dass das relativ unerforscht ist. Das haben auch meistens ältere Leute. Mhm. Bei so jungen Leuten wie mir ist die Chance, das zu bekommen, bei 0,005%, hat mir ein Arzt gesagt. Hat das mit Stress zu tun? Könnte sein, aber wie gesagt, es ist ungeklärt. Man vermutet auch, es könnte auch mit der Ernährung oder mit dem Magen zu tun haben, dass man was Falsches isst. Mhm. Ich habe da auch versucht, in den Jahren irgendwie herauszufinden, was die Auslöser sein können. Was? Aber ich habe da nie irgendwas gefunden, wo man sagen kann, okay. Du bist auf keine Spur. Bitte? Du bist auf keine Spur, was die Ursachen sein könnten. Genau. Ja. Genau. Ebenso die Ärzte, also die sind da auch wirklich ratlos, weil es halt wirklich bei jungen Leuten sehr, sehr selten... Das heißt, es gibt keine organischen Ursachen? Genau. Es gibt keine organischen Ursachen. Mhm. Ich bin natürlich auch massiv gecheckt schon, weil auch die unterschiedlichen Organe, auch eine andere Beteiligung, die nicht mit Nerv zu tun hat, aber man hat nichts gefunden. Mhm. Wie sehr schränkt bitte? Das jetzt dein normales Leben ein, diese Herzerkrankung? Also mein Alltag strengt das natürlich schränkt schon massiv ein, weil ich nicht belastbar bin. Wenn ich zum Beispiel Sport mache, dann ist der Puls immer sofort über 200 und das ist natürlich nicht gesund. Ich trage auch in der Brust ein medizinisches Gerät, das ähnlich wie ein Schrittmacher. Mhm. Bei mir ist das allerdings ein diagnostisches Gerät, das zeichnet die Herzaktivitäten auf und wenn was stattfindet, was nicht normal ist, speichert er die, damit die Ärzte dann immer auf den Laufenden sind, was so passiert. Und das ist implantiert, dieses Gerät? Genau, das ist in der Brust, wie gesagt, ähnlich wie ein Schrittmacher und man sieht und spürt das auch. Ja. Aber fühlt man sich da nicht, wenn man so ein Ding in der Brust hat, schon per se krank, wenn man das dann so spürt, das Ding? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und in der Öffentlichkeit ist es natürlich auch, dass man deswegen angegafft wird, denn im Schwimmbad sieht man es natürlich, weil das Gerät zeichnet sich durch die Haut ab. Mhm. Und selbst wenn ich einen dünnen Pullover trage, dann sieht man das zum Beispiel auch. Und die Leute sind natürlich so in der Öffentlichkeit, die gaffen. Jetzt muss ich mal was ganz Intimes fragen. Du sagst, du kannst kaum Sport betreiben, weil das dann gleich hochgeht und musst Medikamente nehmen. Kannst du normalen Sex leben? Weil da kommt man ja auch in Aufwallung und in Anstrengung. Genau, ist ein schwieriges Thema. Also, es geht auf jeden Fall und ich praktiziere es natürlich auch als junger Mensch. Es ist allerdings so, dass mich das auch fertig macht, halt von gesundheitlichen Aspekt. Und es ist auch schon öfter mal vorgekommen, dass meine Sexualpartnerinnen dann auch geschockt waren, wo sie dann mich am Ende gesehen haben. Mit dem Gerät, oder wie? Nee, wo sie gesehen haben, dass ich halt wirklich sehr, sehr fertig aussehe wirke, weil ich das als ob ich gleich umkippe. Ach so, ja. Weil ich das extrem... auch schon die ein oder andere Situation, wo die gesagt haben, ich rufe gleich einen Wagen, das sieht... du siehst wirklich sehr blass aus und wirkst so, als ob du gleich weg vom Fenster bist. Man hört das ja öfters von Herzmedikamenten, dass die auch stark auf die Potenz schlagen. Ja. Bist du noch überhaupt zu einer richtigen Erektion fähig? Das klappt auf jeden Fall sehr gut. Also mit den Herzmedikamenten, da hatte ich keine Probleme in Sachen Erektion. Mhm. Wo ich Erektionsstörungen hatte, wobei es halt jetzt nicht extrem war, das war mit Blutverdünnern. Mhm. Die musste ich mal 3 Monate einnehmen nach einer Operation. Mhm. Und da hatte ich dann schon die Probleme, dass es halt es hat geklappt, aber es war halt nicht so von der Stabilität, so wie man sich das vorstellt in den jungen Jahren. Nimmst du auch Beta-Blocker ein? Genau, Beta-Blocker nehme ich und dann noch ein zusätzliches Medikament wegen den Vorflimmern. So. Ich sag's nochmal, 29 Jahre. Was heißt das jetzt? Genau. Heißt das, dass du jetzt damit einfach dich abfinden musst, dein gesamtes Leben mit diesen Medikamenten auszukommen? Also die Medikamente musst du auf jeden Fall ein Leben lang nehmen. Das haben mir die Ärzte schon gesagt. Und durch meinen hohen Puls musste ich auch in der Dosierung sehr, sehr hoch gehen, was natürlich dann auch im Alltag Probleme macht, dadurch, dass man dann Schwindelanfälle bekommt und allgemein ein bisschen fertig ist. Man versucht das Ganze noch in den Griff zu bekommen, auch durch Operationen. Ich habe die letzte Zeit, in den letzten Jahren, insgesamt 6 OPs gehabt. Am Herzen? Genau, invasive, nicht an offenen Herzen, aber Herzkathetereingriffe, falls ihr das was sagt. Ja, das sagt mir was. Das ist, damit ist nicht zu spaßen, ein komplizierter Vorgang. Und genau, das habe ich auch vor ein paar Monaten im März das letzte Mal zu spüren bekommen. Da gab es Komplikationen, da hat man die Hauptschlagader verletzt. Wäre ich dann auch beinahe verblutet leider. Und das Problem ist, vor circa 2 Wochen habe ich jetzt auch erfahren, dass wieder ein Herzkathetereingriff notwendig ist. Und der steht jetzt am 4.1. bevor. Und da ist ja wahrscheinlich mulmig. Genau, wegen den Vorkommnissen beim letzten Mal ist mir natürlich sehr, sehr mulmig. Ich glaube, man muss das mal erklären. Soweit ich das weiß, ein Herzkatheter wird in der Leistengegend in die Venen eingeführt. Das ist ein Draht, mal laienhaft ausgedrückt. Genau. Und dann wird das Draht durch die Venen hoch zum und ins Herz geführt. Und dann können die da irgendwas sehen und machen dran. Genau. Komplizierter Vorgang, wie gesagt, mit großen Risiken auch mit Risiken auf jeden Fall verbunden. Genau, man sagt, es ist ein Routineeingriff, allerdings sollte das wirklich nur von Experten durchgeführt werden. Absolut. Und auch wenn es als Routineeingriff gilt, es ist leider so, dass da auch Leute natürlich zu Tode kommen bei. Ja. Bei mir ist es so, ich bin jung, ich bin belastbar und so, aber ist natürlich keine Garantie, wie man das letzte Mal gesehen hat. Trotzdem hat man Angst, ist ja völlig klar. Genau, es ist halt auch so das Problem, man weiß nicht, was man machen soll. Natürlich sind solche OPs, birgen Risiken, da hat man aber die Chance, dass sich was bessert. Mhm. Es kann aber auch sein, wenn man nichts machen lässt, dass man an seinen Grundherzerkrankungen auch halt hops geht, um es mal so auszudrücken. Also Beke, ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass sich das nicht verschlimmert, auf jeden Fall. Dass es sich vielleicht sogar wieder rückentwickelt etwas, kann ja auch sein. Wenn man die Ursachen nicht kennt, kann es ja sein, dass die Ursachen sich auch verschieben. Und ich wünsche dir, dass du in guten Händen bist, dass wirkliche Fachleute dich behandeln und untersuchen und dich auch diagnostizieren. Ich drücke dir die Daumen, dass es dir besser geht bald. Weiß ich zu schätzen, danke dir. Alles und, gut. Und falls ich noch kurz was einwerfen darf, ich wollte noch ein ganz dickes Lob an das Pflegepersonal, was man in Krankenhäusern halt öfters halt zu sehen bekommt, wollte ich ein großes Lob aussprechen. Die Menschen machen wirklich eine super Arbeit und kümmern sich wirklich sehr, sehr kompetent um die Patienten. Das ist ja nett. Das wird leider viel zu wenig gewürdigt und deswegen wollte ich mal die Chance nutzen und einfach mal an dieser Stelle Danke sagen. Ja, da kann man auch gleich sagen, welches Krankenhaus willst du da besonders loben? Das ist das Herzzentrum in Bad Oeynhausen, wo ich behandelt werde. Ist absolut top Krankenhaus, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Sehr gut, du hast gute Erfahrungen gemacht und ein Lob soll dann auch gesagt werden, nachdem man auch viele kritische Sachen immer wieder so sagt. Lieber Beke, danke für deinen Anruf und dir wirklich alles Gute von Herzen. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. So, Loni, 30, guten Morgen. Leonie. Ah, Leon. Ja. Einfach nur Leon oder Leonie. Leonie. Ach, Leonie, entschuldige, Loni. Ja, Leonie. Schön mal mit dir zu sprechen. Also ich bin ein Riesenfan von dir. Seit 2006 höre ich deine Sendung. Das freut mich, vielen Dank. Jetzt, wo du aufhörst. Ja, mein Thema, ich bin Burlesque-Tänzerin. Ach, sag bloß. Ja. Du bist Burlesque-Tänzerin. Das ist ja was ganz ungewöhnlich. Ich glaube nur eine Burlesque-Tänzerin der Welt, das ist Teta von Thiese. Ja, habe ich mir gedacht. Die kennen ja die meisten. Das ist eine sehr berühmte Frau geworden mit ihrer Kunst. Ja, und die macht das auch sehr schön. Vielleicht erklären wir mal den Leuten, die nicht gleich so den Geistesblitz haben, was ist eine Burlesque-Tänzerin? Also es gibt ja verschiedene Formen von Striptease. Und das ist eine Form von Striptease, der eben sehr, sehr niveauvoll ist. Und da gibt es gewisse Spielregeln. Und eine Regel ist, dass eben der Stringtanger oder Slip grundsätzlich anbleibt und man hat die Brustwarzen bedeckt durch solche Nippelpieces, die in lauter bunten oder witzigen Formen gestaltet sein können. Dann sind da manchmal so Tessel dran, mit denen man dann so kreiseln kann, als ein Beispiel. Ich unterbreche mal eben. Ich höre gerade die sehr gute Nachricht, dass wir sogar ein kleines Video haben von dir. Ja. Dann sind jetzt die Fernsehzuschauer im Vorteil. Die Radiohörer gucken jetzt in die Röhre. Aha. Also man sieht dich tanzen in einem Glasbehältnis, in einer Glasschale, einer riesen überdimensionalen Schale, so gekleidet, wie du gerade beschrieben hast. Sehr graziös und grazil bewegst du dich darauf, drehst dich in dieser Scheibe. Und es sieht wirklich toll aus. Das ist schon wirklich eine Kunst. Das war's. Super. Das so erotisch hinzukriegen, ohne dass es vulgär wirkt. Das ist, glaube ich, die Kunst dabei. Sehr wichtig, ja. Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu machen? Also ich würde sagen, dass ich exhibitionistisch veranlagt bin. Ich finde mich selber wahnsinnig sexy und attraktiv und zeige das gerne. Nur mein Problem ist, ich bin wahnsinnig schüchtern. Ach. Also wenn ich in die Sauna gehe, dann bedecke ich mich und will mich eigentlich gar nicht zeigen. Hingegen auf der Bühne, da liebe ich und genieße das tatsächlich. Das ist ja kurios. Aber solche psychologischen Phänomene hat man oft bei Leuten, die auf der Bühne irgendwas anders machen. Ja. Die sind im normalen Leben. Kenne ich auch sehr viele, ja. Tanzen Burlesque-Tänzerinnen oder machen die ihre Akrobatik oder wie man es nennen mag, immer in einer einer überdimensionalen Glasschale? Nein. Also es gibt den Standard-Burlesque, das heißt, man hat ein wunderschönes Kostüm an und entblättert sich, kokettiert ein bisschen dabei. Und mittlerweile ist es so, irgendwann wird es ja langweilig. Die eine hat ein Pferdchen, die andere hat eine Muschel und ich habe momentan zwei Champagnergläsern. Riesige. Mit denen reise ich, genau, die sind riesengroß. Und mit denen reise ich eben durch Deutschland. Die sind auch so stabil gebaut, dass du da drin sitzen kannst. Sehr stabil. Ja. Ich könnte da drauf rein theoretisch Handstand am Rand machen, das würde nicht kippen. Ich überlege gerade, ja. Teta von Thiesel war auch mal einmal im Hintergrund zu sehen bei einem Grand Prix-Auftritt einer deutschen Band oder eines Sängers. Wer bucht dich? Bei wem trittst du auf? Vor wem trittst du auf? Sehr verschieden. Also mein größter letzter Auftritt war in der Lanxess Arena in Köln. Martin Dollweig. Ja, jetzt Halloween. Das war mein größeres Event. Das ist für die Nicht-Kölner hier. 8.500 Zuschauer. Wie viel? 1.000? 8.500 waren wohl da. Das ist hier eine riesen Arena hier in Köln, wo also wirklich die Megastars auftreten. Und da bist du aufgetreten, das ist ja das toll. Das war auch mein größter Auftritt bis jetzt. Okay, aber wer bucht dich sonst? Tatsächlich sind das Geburtstage von Leuten, die so ein bisschen exklusiver feiern wollen oder Firmen-Events. Gerade jetzt habe ich ganz viele Weihnachtsfeiern von den Firmen. Auf der Weihnachtsfeier, na höre mal. Ja. Da soll es doch besinnlich zugehen und nicht nackt. Ja, die wollen eben Erotik haben, nur nicht zu viel davon. Ja, ich verstehe. Also manche sagen auch, bitte den BH anlassen. Manche wollen sogar auch keinen Stringtanga. Ich habe jetzt auch eine Bank, ich sage aber lieber nicht welche Bank. Da darf ich mich gar nicht entblößen. Aber die wollen trotzdem Burlesque haben. Mhm. Und ich finde, es ist immer noch Burlesque, weil ich habe das Kostüm an, ich habe die Musik dazu, ich kokettiere. Mhm. Das klingt im ersten Augenblick für mich so ein bisschen altmodisch. Ja, kann es sein, aber es hängt ja davon ab, wie man das aufzieht. Also ich mag dieses Überdimensionale. Ich habe zum Beispiel einen Federkopfschmuck, der ist 1 Meter hoch. Mhm. Es soll glitzern und funkeln, so sehr es nur geht. Und sobald ich eigentlich einen Raum betrete, lachen und lächeln alle. Und dann habe ich in der Regel schon hippigere Musik. Auch zum Beispiel Express von Christina Aguilera. Also viele kennen das. Aber du bewegst dich nur, du singst nicht und du sprichst auch nichts. Ja, sagen wir mal so, ich arbeite daran. Ich möchte auch gerne zur Show singen und Saxophon spielen, aber momentan biete ich es noch nicht an. Das wäre natürlich ganz groß. Das kommt noch. Ja. Ich meinte altmodisch insofern, dass das früher, gehen wir jetzt mal, ich weiß nicht, 40, 50 Jahre zurück, war das natürlich eine Sensation, wenn auf irgendeinem großen Ball jemand so auftrat. Heute in Zeiten des Internets, wo alles nackt und Sex und Porno ist, ist das ja nichts Besonderes mehr, wenn eine Frau in der Art und Weise auftritt, wie du auftrittst, nämlich sogar etwas zurückgenommen, nämlich nur erotisch. Ja, das könnte man sagen, aber da, wo ich auftrete, wissen die Leute das zu schätzen. Ach so. Und eigentlich wollen die genau sowas haben. Die wollen eben nicht dieses, Prollige. Also mal eben BH wegschmeißen, fertig. Ist das eher ein gesetztes, gediegeneres, älteres Publikum? Ja, vor allem weiblich. Also weiblich? Ich würde sagen, ja, 70% meiner Fans sind Frauen. Hätte ich jetzt ganz andersrum gedacht. Ja, das sagen alle. ich finde, es ist ganz einfach zu erklären, denn Männer sind leichter zufriedenzustellen. Eine Frau zieht sich aus, egal ob ich jetzt ein 3.000-Euro-Kostüm anhabe oder eine New Yorker-Corsage. Mhm. Die freuen sich. Mhm. Die Frauen hingegen, die erkennen das. Oh, Swarovski-Steine, Straußenfedern. Mhm. Die haben das Auge fürs Detail. Ah. Und ja, und deswegen sind die eigentlich Fans davon. Den Männern, also ich mein's nicht böse, aber ich glaube, ja, die sehen das eigentlich gar nicht. Die gucken sich lieber die Haut an als, als die Klunker. Genau. Ne, so sind wir. Ganz klar gebaut, ohne Schnickschnack. Aber gut, der Vorteil ist, so habe ich sie beide gewonnen für mich. Ne? Kann man davon leben? Ja. Also ich mache das hauptberuflich, aber es ist schon, also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ja, ich fahre zum Auftritt in und habe den Rest der Woche frei, sondern ich arbeite wirklich fast rund um die Uhr, 7 Tage an, die Woche. An der Show? Ja, ich manage mich selber, ich mache das ganze Marketing, ich schreibe die Texte, ich organisiere Shootings, ich habe ganz viele Kunden mit Sonderwünschen, wo ich eben tatsächlich noch Musik suche, dann wo schneide ich die jetzt, was für einen Inhalt nehme ich, dann choreografiere ich da drauf. Ja, du sagst, ich schreibe die Texte, also du sagst dann doch schon was während und vor dem Auftritt? Nee, ich meine jetzt Werbetexte. Ach so, Werbetexte, okay. Aber kleiner Tipp von mir, wenn du das noch verfeinerst mit Gesang oder gar Saxophon, ist das natürlich spektakulär. Ja, die aber Leute, es muss eben gut sein. Ja, es und muss deswegen, gut sein. Und ich bin anspruchsvoll. Das heißt, ich warte noch und wenn ich soweit bin, dann mache ich das. Bist du in einer Beziehung? Ja, ich habe einen Lebensgefährten. Was sagt der Lebensgefährte zum außergewöhnlichen Beruf deiner Freundin? Also eigentlich ist es momentan sehr ausgeartet durch ihn. Also ohne ihn würde ich die Champagnerglasschuhe gar nicht machen. Ach so, er hilft dir und unterstützt dich und berät dich. Er hat mich motiviert. Ich habe immer gesagt, ich krieg das nicht hin und er meinte, papalapap, mach's einfach und dann habe ich es probiert. Weil es ist ja nicht nur so, dass man im Glas performt, ich brauche ein Lager, ich brauche einen Anhänger. Ja, ich fahre als Frau Anhänger und bin super stolz darauf. Ja. Ich muss überall hinfahren, auf- und abbauen. Ist mir klar, und dass da viel dran hängt. Da ist immer Verantwortung hinter. Leonie, vielen Dank für deinen Anruf. Und dass ja, du uns von. Ich wusste gar nicht, dass es das in Deutschland gibt. Ich dachte, das ist irgendwie so ein amerikanisches Ding, ja, Las Vegas. Das ist noch eine kleine Sache. Ja. Dann wünsche ich viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal irgendwo, irgendwie. Ja. Alles Gute und viel Glück. Tschüss. Dankeschön, tschüss, ciao. Eine Burlesque-Tänzerin. Gab es auch noch nie hier bei Domian. Jetzt zum guten Schluss hatten wir aber eine Burlesque-Tänzerin. Nicht schlecht, hier ist Ela. Ela ist 42, guten Morgen. Hallo, Domian. Liebe Ela, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Tja, nach 26 Jahren Trennung. Hallo? Ach so, ich verstehe. Ich dachte, du wolltest den Satz noch weiterführen. Nach 26 Jahren hast du dich von deinem Partner getrennt? Ja. Oder er sich von dir? Wir uns beide, weil es einfach jetzt... wir sind ein schwieriges Paar, beziehungsweise haben wir... sehr viel Verantwortung. Wir haben 4 Kinder. Wir haben 2 behinderte Kinder. Einer ist ausgezogen inzwischen, der ist schon erwachsen mit 24. Welche Behinderungen haben die behinderten Kinder? Also die Kleine ist jetzt 14. Die ist auf die Welt gekommen mit 1300 Gramm. Mhm. McCusey-Kaufmann-Syndrom gibt es ganz, ganz selten in Deutschland. Ja. Können mehrere Sachen dranhängen. Kann zum Beispiel einen Kopf-Gehirnschaden haben. Mhm. Unter anderem hat sie das jetzt mal nicht. Dann ein Geschlechtsorganschaden, den hat sie. Also sie hatte keinen Scheidenausgang. Mhm. Mhm. Sie hat eine Skoliose. Das ist eine, da erklär's kurz. Krummes Knochen, Gerippe, Wirbelsäule. Trägt also 24 Stunden außer Waschzeiten Korsett. Ach du je. Sie hat eine Muskelschwäche, die ist komplette Linksseite, also ohne Korsett wäre sie nicht mehr am Leben. Die Organe wären zerdrückt, unter anderem. Ist sie geistig präsent und normal? Geistig ist sie rotzfrech. Rotzfrech, das heißt aber auch voll entwickelt. Voll entwickelt. Und das übermäßig. Also wenn sie nicht so faul wäre und wenn sie nicht das Sternzeichen wieder hätte, dann hätte sie schon einen Gymnasiumabschluss dann wahrscheinlich in der Tasche. Und das, also, und das andere behinderte Kind, was hat das? Das hat einen angeborenen Herzfehler, Aortenklappenmissbildung gehabt. Ist auch noch nur mit 1000 Gramm auf die Welt gekommen. Ist inzwischen, wird er jetzt 20 im Januar. Hat auch eine Skoliose, also auch die krumme Wirbelsäule. Mein Gott, was für ein... Hat auch ein verkürztes Bein, ist schon an der Wirbelsäule operiert worden, zweifach. Ich ahne, was für Arbeit da auf euch zugekommen ist damals als Eltern, allein durch diese Zeit. Domian, ich könnte ein Buch schreiben. Das glaube ich dir. Die beiden anderen Kinder sind aber ganz gesund. Das Komische ist ja, dass ich wir haben ein gesundes Kind, das erste ist ein gesundes Kind. Da zu dem Thema vielleicht, wo du vorhin hattest, mit dem, der andere Stimmen hört. Dazu hätte ich auch eine Geschichte erzählen, aber ich habe dieses... Vielleicht stellen wir das mal hinten an, weil wir so ganz viel Zeit nicht haben. Also ja, zwei behinderte Kinder und zwei gesunde Kinder. Ja, und ich selber habe Multiple Sklerose jetzt gekriegt seit 2010. So, und jetzt auch noch die Trennung. Ihr habt euch getrennt, dein Mann und du, ihr habt euch getrennt. Warum habt ihr euch getrennt? Mein Mann ist jetzt arbeitslos geworden und seit 3 Jahren. Wir haben keine Zeit mehr, Gespräche zu führen. Jeder zieht in der Familie irgendwo nur noch seinen Auftrag durch. Aber wenn er arbeitslos ist, heißt das doch, dass er eigentlich viel zu Hause ist. Er ist jetzt erst arbeitslos. Ach so. Sein Vertrag ist ausgelaufen und er steht kurz vorm Burnout. Also ihn belastet es gleichzeitig das Finanzielle, weil ich bin Frührentnerin, ich bin voll berentet schon. Aber wer kümmert sich jetzt um eure Kinder? Im Moment sind die Kinder bei ihm. Alle Kinder? Nee, ein Kind ist ausgezogen, hast du gesagt. Einer ist ausgezogen und die drei anderen leben bei ihm. Also eine 18-Jährige, ein fast 20-Jähriger und die knapp 14-Jährige. Und warum habt ihr euch das nicht aufgeteilt? Weil er das so haben wollte jetzt. Und ich bin erst am Samstag ausgezogen. Da habe ich dann erfahren, knallhart ins Gesicht, dass er mich eigentlich seit knapp 4 Jahren eigentlich nichts mehr empfindet, sondern das, nur noch vorspielt. Das hat er gesagt. Hat er? Ja. Hat er eine andere auch? Nein, mein Mann ist hundertprozentig treu. Jetzt bist du ausgezogen und lebst jetzt gerade alleine in einer Wohnung? Ich lebe im Moment in der Ferienwohnung von meiner Mutter. Aber wir waren halt, die Ferienwohnung habe ich so halt nur mal, aber ich bin trotzdem alleine. Wie soll das denn jetzt demnächst mit den Kindern geregelt werden? Keine Ahnung. Im Moment will er alles für sich, also er will, dass ich eigentlich nur noch verschwinde. Habt ihr heftig gestritten? Ja. Es hat halt ziemlich eskaliert auch von meiner Seite aus, weil er... Ich immer, seit 2 Jahren biete ich darum, dass wir endlich mal reden über unsere Beziehung, dass wir endlich mal was ändern. Aber wenn er sagt, ist alles in Ordnung und ist alles okay, lass so wie es ist, wir müssen nicht reden. Aber wenn du sagst, er will nur noch, dass du verschwindest, dann hat er doch richtigen Zorn auf dich. Oder? Es haben so jetzt allgemein alle inzwischen Zorn auf mich durch meine MS, durch meine Multiple Sklerose, bin ich sehr reizempfindlich. Also im Moment ist alles im Umbruch und alles zusammengebrochen bei dir. Ich war jetzt erst mit dem Schub im Krankenhaus, anschließend mit der Depression zu Hause, mit einer starken, also wirklich so hammerhart, dass ich mir dachte, Ela, was tust du denn für dich? Denn du musst dich ja jetzt, glaube ich, erstmal um dich kümmern, damit du ein bisschen auf die Beine kommst wieder. Nichts. Ich bin bloß auf dem Weg, dass ich mir eine Wohnung suche, dass ich zur Ruhe komme. So, Ela, jetzt ist gleich hier die Sendung vorbei. Ich finde, wir müssen aber noch ausführlicher mit dir sprechen, denn da ist noch vieles zu klären. Deshalb bitte ich dich sehr, dass du auflegst und wir uns gleich nochmal bei dir melden können. Prima. Ja, danke. Dann machen wir das so, wie von hier aus schon mal alles Gute, aber wir melden uns gleich wieder. Danke, Domian. Bis gleich, tschüss. Alles Gute dir. Tschüss. Dankeschön, tschüss. In der Technik heute Nacht Martin Dannhauser und morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann auch wieder mit einer freien Themennacht und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen, bye bye.